An Jens Baggesen von Friedrich von Schiller. In frischem Duft, in ew'gem Lenze, wenn Zeiten und Geschlechter fliehn, sieht man des Ruhms verdiente Kränze im Lied des Sängers unvergänglich blühn. An Tugenden der Vorgeschlechter entzündet er die Folgezeit. Er sitzt, ein unbestochner Wächter, im Vorhof der Unsterblichkeit. Der Kronenschönste reicht der Richter der Taten durch die Hand der Dichter.